Erdenstern, o Erdenstern, liegt da in dunkler Nacht. Ich schicke meine Sonnenstrahlen, damit du erwachst, damit du erwachst. Erdenstern, o Erdenstern, was ist mit dir geschehen? Was haben wir aus dir gemacht? Kann es sonst keiner sehen? Kann es noch wer verstehen? Vergessen ist der alten Tage, Leichtigkeit im Sein. Die Engel sind heut arbeitslos, übrig bleibt nur ihr Schein, übrig bleibt nur ihr Schein. Systeme regeln alles hier, geschaffen vom Tyrann, die hier fast jeder akzeptiert. Durchbreche diesen Bann, durchbreche diesen Bann. Erdenstern, o Erdenstern, los komm in meinen Arm. Zu lang hab ich dich nicht geliebt, ich mach dich wieder warm, ich mach dich wieder warm. Oh, ich sehne mich zurück nach alten Zeiten, wo es auch viel Schlechtes gab, doch das Gute haben wir leider nicht behalten. Doch ein Weg, der führt zurück zu altem Glück. Erdenstern, o Erdenstern, liegt da in dunkler Nacht. Ich schicke meine Sonnenstrahlen, damit du erwachst, damit du erwachst.